Entschuldigung. Wo ist denn? Jordan? Günther? Entschuldige bitte. Ja? Ich weiß, du hast heute Abend frei. Aber? Ich habe hier eine Vermisste. Ein Mädchen. Der Vater ist hier. Ich habe gerade mit ihm gesprochen. Wie alt? 14. Wie lange abgängig? Erst seit vorgestern. Ach, Bienchen. Irgendwas Erpressungsmäßiges? Nein. Ich will alles aufnehmen und an die Fahndung weitergeben. Ach, das habe ich natürlich. Günther. Er geht einfach nicht. Er sitzt da und starrt vor sich hin. Du meinst, er hat Dreck am Stecken? Jedenfalls wirkt er so. Kannst du nicht herkommen? Du, ich sitze mit Christa im Marktschlösschen. Ich habe auch schon ein bisschen was intus. Trotzdem. Gut, ich nehme mein Taxi. Blut im Schuh. Kriminalhörspiel von Florian Bartsch. Ja? Arnold, ich bin der diensthabende Oberarzt. Das ist Dr. Sonntag. Wir haben Ihre Frau operiert. Wie geht's dir? Nicht gut, leider. Sie hat sehr schwere Verletzungen. Sie liegt jetzt in einem künstlichen Koma. Wir werden alles tun, um ihren Kreislauf zu stabilisieren, aber... Es besteht nicht viel Hoffnung. Nein. Herr Dr. Volar, Sie können jetzt zu ihr. Ihr Gesicht ist stark in Mitleidenschaft gezogen. Wir haben es teilweise abdecken müssen. Sie dürfen nicht erschrecken. Nein. Es tut uns leid. Clara Volar. Volar? Sie stammen aus Frankreich? Irgendwelche Vorfahren, ja? 14 Jahre alt. Fast 15. Sie lebt bei ihrem Vater. Ihre Mutter ist vor knapp 2 Jahren verunglückt. Autounfall. Der Vater ist seit September letzten Jahres wieder verheiratet. Einfach so weggeblieben von zu Hause ist sie noch nie. Nein, noch nie. Nicht über Nacht. Bei jedem fängt es mal an. Ja, richtig. Das sagen Sie wohl immer. Das halten Sie wohl für beruhigend. Sie nicht? Wenn Sie zum Beispiel an gestern Abend denken, Dr. da haben selbst Sie sich offenbar noch keine Sorgen gemacht. Vermutlich doch, weil Sie sich gesagt haben... Dr. Volar ist erst heute von einer Reise zurückgekommen. Heute Nachmittag. Hören Sie, das habe ich Ihrer Kollegin schon alles gesagt. Darf ich Sie trotzdem fragen, wann das war? Gegen 5. Dr. Volar war geschäftlich unterwegs. Solarenergieanlage. Ja. Photovoltaik, genau genommen. Photovoltaik, Strom... Aus Sonnenlicht. Eine saubere Sache. Ja, wir haben die Firma erst vor 4 Jahren gegründet. Um größere Aufträge muss ich mich natürlich selber kümmern. Er war in China. Oh, das reicht der aufgehenden Sonne. Passt ja. Und Sie sind extra deswegen zurück jetzt, weil Clara nicht nach Hause gekommen ist. Nein. Das hab ich erst vorhin erfahren. Was? Ihre Frau hat Sie nicht angerufen? Das ist doch vollkommen egal. Clara ist seit 3 Tagen nicht nach Hause gekommen. Sie hat sich nicht gemeldet. Niemand weiß, wo sie stecken könnte. Es ist etwas passiert, verstehen Sie? Sie kommen völlig ahnungslos nach Hause und da erst erfahren Sie von Ihrer Frau sozusagen nebenbei. Nicht nebenbei. Dass Ihre Tochter seit vorgestern Abend vermisst wird? Nicht nebenbei. Wissen Sie noch, was genau Ihre Frau Ihnen gesagt hat? Nicht genau, mein Gott. Sie findet eben nicht so viel dabei. In dem Alter... Erst sind Sie weg, dann sind Sie wieder da. Das kommt vor. Eben. Ihre Frau kennt vermutlich nähere Umstände, die ihr das alles nicht ganz so unerklärlich erscheinen lassen. Sie hätten sie gleich mitbringen sollen. Aber es ist meine Tochter. Kennen Sie meine Tochter? Aber ich kenne meine Tochter, ja? Ich kenne meine Tochter. Herr Dr. Voller, warum regen Sie sich eigentlich so auf? Warum komme ich hierher, mitten in der Nacht? Damit Sie Clara suchen, oder nicht? Also warum zum Teufel fangen Sie nicht an damit? Beruhigen Sie sich, Herr Dr. Voller. Wir tun alles, was möglich und notwendig ist. Sie müssen sie finden. Bitte. Sie ist vorgestern früh, also am Mittwoch, ganz normal aus dem Haus gegangen, zur Schule wie immer. Aber dort nicht aufgetaucht. Mittwoch schon, aber gestern nicht mehr. Gut. Verwandte, Nachbarn, Mitschüler, Freundin, ein Freund? Sie hat keinen Freund. Das wissen Sie so genau? Genau. Genau ist wohl Ihr Lieblingsausdruck. Niemand weiß, was in so einem Kopf vorgeht. Hinter so einer Stirn. Niemand. Dr. Wohler hat etliche Mädchen aus Claras Klasse angerufen. Niemand wusste etwas. Nichts, was einen Anhaltspunkt liefern konnte, wo sie steckt. Handy hat sie keins? Sie geht nicht ran. Sie müssen sie finden. Ehe es zu spät ist, verstehen Sie? Wie lange waren Sie jetzt eigentlich in China? Oder anders gefragt, wann haben Sie Clara das letzte Mal gesehen? Na, vor 3 Wochen. Wir sind eine kleine Firma. Ich kann mir da keine Extrawurst braten. Mir wäre das auch lieber drei gewesen. Wochen. Herr Dr. Wohler, auch wenn es schon nach 10 ist, wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir Ihre Frau hierher bitten. Sie weiß auch nichts. Weder ihr noch den Mädchen ist irgendetwas aufgefallen. Aber bitte, wenn Sie wollen, kann sie Ihnen das natürlich auch selber sagen. Den Mädchen? Frau Voller hat 2 Töchter mit in die Ehe gebracht. Fanny und Blanche. Fanny ist 17, Blanche 11. Herr Dr. Voller, natürlich muss man, wenn eine 15-Jährige vermisst wird, auch daran denken, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte. Aber das ist zum Glück nicht die Regel. Die Regel ist vielmehr, dass sie aus angeblich heiterem Himmel verschwinden, weil sie ein Problem haben. Oder weil sie zumindest ein Problem damit haben, zu Hause zu erklären, was das Problem ist. 2 Tage. In 2 Tagen, da wäre ich da gewesen. Warum hat sie nicht auf mich gewartet? Ich hätte ihr doch geholfen. Geholfen? Geholfen wobei? Oder wogegen? Wobei, wogegen? Sie sagen doch, dass sie ein Problem hatte. Wissen Sie, manchmal kann man als Vater nicht helfen, so sehr man es auch möchte. Und wenn sie sich etwas angetan hat? Entschuldigung. Ja? Nein, ich bin gerade in einem Gespräch. Gut, ich komme. 5 Minuten. Bitte entschuldigen Sie mich. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee? Nein, danke. Oder was Kaltes? Ein Wasser? Ja, gut, ein Wasser. Augenblick. Mit oder ohne Sprudel? Meinetwegen mit. Kommst du, Clara? Gleich. Wir sind die Letzten. Sie warten auf uns. Ja. Wir müssen uns überlegen, was für einen Stein wir hier aussuchen wollen. Was meinst du? Einen weißen. Und was wir pflanzen wollen? Weiß war ihre Lieblingsfarbe, wenn es geschneit hat. Ein weißer Stein. Ja, dafür bin ich auch. Und Wiesenblumen. Margariten. Wiesenblumen. Ich glaube, das geht nicht klar. Wir müssen. Ich will da nicht rein. Ich weiß. Aber es gehört sich so. Sie warten auf uns. Wir müssen weiterleben, Clara. Wir alle. Dann geh doch. Geh nicht ohne dich. Wenn es geschneit hat, hat sie am Fenster gestanden. Sie hat daran gedacht, wie sie als Kind im Bett lag, wenn sie Fieber hatte. Sie hat an ihre Decke gedacht, die weiße, endlose Decke. Und wie sie die Berge emporstieg und die Abhänge runtergerannt ist mit ausgebreiteten Armen. Das hat sie dir erzählt? Ja. Dein Handy. Entschuldigung, ich hätte es gleich ausstellen sollen. Ich hab's auch ausgestellt. Siehst du, meine kluge Tochter war wieder mal klüger als ich. Es klingelt und ich denke, es ist Mama. Aber es ist nicht Mama. Klar. Komm. Es ist nie Mama. Nie. Könnte sein, dass du recht hast. Guter Riecher, Bienchen. Deshalb wollte ich gern, dass du kommst. Da wäre er, weiß Gott, nicht der Erste, der nur deshalb immer das Schlimmstmögliche kommen sieht, weil er weiß, dass es bereits eingetreten ist. Meinst du nicht, er durchschaut es, weil wir raus sind? Dass wir ihn beobachten? Und wenn? Umso eher haben wir ihm seine Großfrassigkeit von den Hacken getreten. Und trotzdem pochen sie darauf, dass wir uns ins Zeug legen, als könnten sie sich dadurch, ja, ich weiß nicht was, von jedem Verdacht reinwaschen. Es ist noch viel schizophrener, Bähnchen. Die, die hier anmarschieren, um uns so super geschickt auf die falsche Fährte zu locken, die wollen, im tiefsten Innern wollen die, dass wir ihnen hinter die Schliche kommen. Mal wieder rein. Warte noch eine Sekunde. Guck mal. Je länger du ihn anguckst, desto trauriger wirkt er. Pass auf, Bienchen. Gleich sieht er noch viel trauriger aus. Ich geh schon mal. Ich rede noch mit Volker, dass er uns rausruft. Das Wasser. Bitte. Danke. Was wollen Sie noch wissen? Können wir einen Augenblick warten? Sonst müssen Sie wieder alles zweimal erzählen. Ach so, auf Ihren betrunkenen Kollegen. Hauptkommissar Jordan ist nicht betrunken. Merken Sie nicht, dass er eine Fahne hat? Bier und Knoblauch. Ist wirklich schwer zu sagen, was schlimmer stinkt. Was will er eigentlich von mir? Was Sie von mir wissen müssen, das... Können Sie mich auch alleine fragen? Tut mir leid, Herr Dr. Wollar. Es geht nicht nur um die Aufnahme der Daten, Dr. Wollar. Wenn Sie wollen, dass wir Ihre Tochter finden, dann müssen wir ermitteln. Und Hauptkommissar Jordan ist einer unserer erfahrensten Kollegen. Aha. Sie geniert sich nur zu sagen, Ältesten. Sehen Sie, Dr. Wollar, was Kollegin Martini meint, ist Folgendes. Jemanden zur Fahndung ausschreiben, das ist nur eine Möglichkeit. Und wenn Sie mich fragen, die schlechtere. Wir müssen versuchen, nachzuvollziehen, was passiert ist oder passiert sein könnte. Dieser eine bestimmte Mensch namens Clara Wollar, wie würde er unter verschiedenen denkbaren Umständen reagieren? Was könnte ihn aus der Bahn werfen? Wo würde er sich verkriechen? Wo würde er einen Unterschlupf suchen? Und wo kann man ihn vielleicht finden? Ja, das habe ich verstanden. Ja? Ich habe Sie verstanden. Wie wäre es, wenn Sie zur Abwechslung einfach sagen, was Sie wissen wollen? Statt die ganze Zeit so zu tun, als könne ich hier nicht zwei und zwei zusammenzählen und würde Ihnen deshalb dauernd irgendwelchen Blödsinn auftischen. Herr Doktor, oder irgendwelche Informationen vorenthalten. Bitte, fragen Sie. Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis zu Ihrer Tochter beschreiben? Das Verhältnis zu meiner Tochter? Gut. Normal. Den Umständen entsprechend. Mit den Umständen meinen Sie... Jetzt werde ich Ihnen sagen, was ich damit meine. Sie wissen, dass Barbara meine erste Frau, das Claras Mutter, Sie wissen, dass sie verunglückt ist. Sie war auf dem Weg nach Hause. Ein Laster hat ihr die Vorfahrt genommen. An der Auffahrt zur Stadtautobahn. Er hat gedacht, sie will abbiegen. Zuerst hat er sogar behauptet, sie hätte geblinkt. Hat sie aber nicht. Wozu auch? Sie ist geradeaus weitergefahren und er mit Karacho auf sie drauf. Sie haben sie noch ins Krankenhaus geflogen. Sie ist nicht mehr aufgewacht. Clara war 12 und eigentlich ein fröhliches Kind. Wenn Sie sie heute sehen, dann würden Sie sie nicht wiedererkennen. Hat sie es schon mal versucht? Was? Sich umzubringen? Vorhin äußerten Sie die Befürchtung, dass sie sich etwas antun könnte. Deshalb. Nein. Bevor Sie Ihre jetzige Frau kennenlernten, wie lange waren Sie da eigentlich mit Clara allein? Ja, ein reichliches Jahr. Nein, ungefähr anderthalb Jahre. Oh, dann sind Sie aber mit Volldampf zum Standesamt. Ja. Wir haben dann bald geheiratet. Manchmal ist es auch schwer für ein Kind, wenn man so lange allein mit ihm war. Es kann sich, wenn es auch gar nicht stimmt, ungeliebt oder verstoßen fühlen. Clara war dafür. Sonst hätte ich das nicht getan. Natürlich kann es umgekehrt genauso gut sein, dass sie die Rückkehr zur Normalität, wenn wir es mal so nennen wollen, auch genossen hat. Endlich durfte sie wieder Kind sein. Sie musste nicht mehr, so etwas ist ja fast zwangsläufig, sie musste nicht mehr die Frau im Hause sein. Wir hatten eine Haushälterin. Ah ja, die ganze Zeit? Sicher. Wenn Sie so nett wären, uns Ihren Namen sagen würden? Schulze. Schulze mit TZ? Ja, Schulze mit TZ. Bitte, Dr. Aber in Gottes Namen, was hat denn Frau Schulze hier mit dem ganzen... Also, können Sie uns auch noch den Vornamen und die Adresse von Frau Schulze sagen? Rosemarie. Lerchenweg 8. 27, 68, 9, 26. Moment, 27? 68, 9, 2, 6. Fax hat sie leider keins. Jedenfalls damals nicht. Sie haben Ihre Tochter sehr gern, nicht wahr? Ja, sicher. Sieht sie Ihrer Frau, Ihrer damaligen Frau, also Ihrer Mutter, sieht sie eigentlich ähnlich? Sie haben doch ein Foto. Von Clara, ja. So, entschuldigen Sie bitte. Ja. Ja, sie war ja sogar sehr ähnlich. War? Ja, bis sie sich die... Sie hat sich die Haare abgeschnitten. Moment. Das heißt, sie hat gar nicht mehr diese Mähne wie auf dem Foto? Ich hatte sie doch extra gefragt. Sie hat sich die Haare abgeschnitten? Damit sie ihrer Mutter nicht mehr ähnlich sieht? Das ist doch Unsinn. Was soll denn dieser Unsinn? Hören Sie. Nein, sowas gibt's. Und der Vater, was glauben Sie? Der Vater hat das auch überhaupt nicht verstanden. Die schönen Haare. So ein schrecklicher Schlag, wie Sie ihn ertragen mussten. So etwas schweißt zusammen, wie man sich vorstellen kann. Aber die Nähe, die emotionale Nähe, die gewissermaßen übergroße emotionale Nähe kann gerade für einen Heranwachsenden oder eine Heranwachsende auch etwas sehr Beengendes haben. Sie müssen sie finden, verstehen Sie? Ehe es zu spät ist, verstehen Sie? Entschuldigung. Günther, kannst du mal kommen? Du auch, Sabine. Tut mir leid. Ja, ich komme. Falls Sie mit Ihrer Frau telefonieren wollen, da müssen Sie nur die Null vorwählen. Danke. Frau Wagner? Sie haben mich gleich erkannt. Ich hab's an Ihren Augen gesehen. Die Zeitung wie verabredet. Es war nicht schwer. Ja, wollen Sie sich nicht setzen? Ja, gern. Ich nehme ein Cappuccino bitte und ein Wasser. Und? Haben Sie sich mich so vorgestellt? Verzeihen Sie, das war bestimmt ein blöder Anfang. Nein, es ist... Ja, Sie sind schon ein bisschen direkt. Das ist schlimm. Nein, ist nur ungewohnt. Was ich im Herzen habe, habe ich auch schon auf der Zunge. Du bist schon immer. So, eigentlich ist mir das Direkte sogar lieber. Darf ich Sie was fragen? Das ist ganz direkt. Also diese Treffen, also zum Beispiel unser Treffen heute, was erhoffen Sie sich davon? Ja, ja, es ist so, also Clara, meine Tochter, sie ist jetzt 13. In 2 Monaten wird sie 14. Also es ist nicht so, dass wir nicht gut miteinander auskommen, aber es ist natürlich nicht dasselbe, gerade in diesem Alter. Und sie ist natürlich, es hat ihre Mutter hat einen Unfall, hat man Ihnen das gesagt? Ja, das tut mir leid. Sie ist früher nicht so schwierig gewesen. Und dann ist es auch so. Ich bin notgedrungen ziemlich viel unterwegs. Wir haben eine Firma für Photovoltaikanlagen. Aber ach, das haben Sie sicher alles schon in meinen Akten gelesen. In den Bewerbungsunterlagen? Nur was Photovoltaik ist. Strom aus Sonnenlicht. Kann das eigentlich auch ein Laie wie ich verstehen? Ja, sicher. Ja. Wissen Sie, bei irgendwelchen Häuslebauern, da ist das egal. Aber wenn es um größere Aufträge geht, da können Sie nicht irgendjemanden schicken. Mhm. Bisher habe ich immer jemanden aufgetrieben, der bei Clara geblieben ist. Das ist auch nicht das Problem, aber... Puh. Ein ehrlicher Ort, das scheint es ja wirklich zu sein. Ich meine, wer wirbt schon um eine Frau und bindet ihr beim ersten Date auf die Nase, dass er eigentlich mehr eine Mutter für seine Tochter braucht? Aber ich verstehe das. Herr Dr. Boulan, ich verstehe das gut. Ich habe auch 2 Töchter. Pass auf. Ich denke, es wäre gut, wenn wir auch Madame Boulard hier hätten. Ich sag dir einfach, es geht um ein paar Angaben, die wir für die Fahndung benötigen, die heute Nacht noch raus muss. Und dann wäre es gut, wenn er sie mal ganz zufällig auf dem Flur zu Gesicht kriegen würde, okay? Ah, damit er sie oder sie ihn überführt. Das werden wir ja dann sehen. Dir scheint hier allerhand mehr klar als mir, Günther. Bienchen, dass der da drin sitzt und eimerweise Blut und Wasser schwitzt, ist dir doch auch aufgefallen. Und so wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt's ja gar nicht. Ah, Missbrauch, er einsam, sie mit ihm allein im Haus, komm, sei lieb zu Papa und so weiter. Aber der muss fürchten, dass sie alles auffliegen lässt. Entledigt sich ihrer und meldet sie als vermisst. Mensch, Günther, er war in China. Das kannst du dann gleich mal überprüfen. Ich weiß nicht. Und wenn sie ganz einfach Stress mit ihm hat? Oder mit der Mutter? Oder mit der Schule. Harmlose Varianten, Männchen, gibt's noch eine ganze Menge. Sie könnte natürlich auch deshalb stiften gegangen sein, weil sie wusste, dass der liebe, gute Papa in genau 2 Tagen wieder da ist. Und dass dann alles von vorne anfängt. Glaubst du, er weiß, wo sie steckt? Das ist ihr Schwachpunkt, Bienchen. Der Schwachpunkt der Dilettanten. Eigentlich wollen sie reden. Sie wissen nur leider, dass sie das nicht dürfen. Tut mir leid, Sie gehen nicht ans Telefon. Dann fahr hin und bring sie gleich mit. Okay. Und wir beide Bienchen machen jetzt einen kleinen Test. Du sagst gar nichts. Und was soll ich sagen? Wie du sie findest, ob sie dir gefällt. Gefällt sie dir denn? Sie ist auch sehr nett. Naja. Ich finde, sie hat sich sehr nett mit dir unterhalten. Sie hat es zumindest versucht. Ja. Über Mama. Weil sie dir zu verstehen geben wollte, dass du keine Scheu zu haben brauchst. Dass sie weiß, was los ist, dass sie dich versteht. Und dass du mit ihr über alles reden kannst. Ich will mit ihr nicht über alles reden. Und am wenigsten über Mama. Aha. Hättest mich zu Hause lassen können. Ja, aber mal muss es ja doch sein. Ich möchte doch, dass du... Ich möchte, dass ihr euch versteht. Gut. Nein, das ist nicht gut. Clara, Mensch, jetzt mach's mir doch nicht so schwer. Du weißt doch, du bist und bleibst das Wichtigste, was ich habe auf der Welt. Wir hocken in diesem Haus und versauern so langsam vor uns hin. Zusammen mit Fanny und Blanche. Blanche. Blanche. Einen dämlicheren Namen kannst du dir gar nicht ausdenken. Clara, jetzt hör doch auf. Die haben dir doch nichts getan. Weder Marlene noch die beiden Mädchen. Für sie ist das genauso wenig einfach wie für dich. Aber die versuchen es wenigstens. Die geben sich Mühe. Bravo. Nee, ich verstehe dich nicht. Siehste? Das haben die schon mal geschafft. Marlene und ich wollten eigentlich heiraten. Kein Problem. Dann zieh ich zu Mama. Erste Rückmeldung vom LKA. Sie haben tatsächlich eine Aufwendung reinbekommen. Wenn ich mir das Foto angucke, kann ich mir zwar nicht vorstellen, dass sie das sein soll, aber rein altersmäßig betrachtet. Oh mein Gott. Bitte beunruhigen Sie sich nicht. Wie gesagt, ich glaube nicht. Das Foto ist jedenfalls alles andere als eindeutig. Deshalb sollten wir die Angaben abgleichen. Zeigen Sie mir das Foto. Das kann ich nicht, tut mir leid. Frau Martini versucht übrigens noch ein besseres zu bekommen. Also, Größe 1,67. Sie ist tot. Dieses Mädchen hier, ja. Sie lag in den Auwiesen. Ein Jäger hat sie gefunden, oder besser gesagt, sein Hund. In den Auwiesen? So steht es jedenfalls hier. Aber wie gesagt, es gibt bis jetzt keinen Anhaltspunkt. Fast keinen. Clara ist wie groß? Auch so. 1,67? In etwa. Haarmittelblond? Ja, Herrgott, noch mal. Meinen Sie denn, ich messe Sie einmal die Woche? Haarmittelblond, damit ich im Fall des Fälle hier... Eine Art Anorak, dunkelblau, T-Shirt, dunkelblau, Jeans, nein, weiße oder jedenfalls helle Nikes? Das ist sie nicht. Keine Strümpfe? Das ist sie nicht. Eine Kette mit Kreuzchen. Das ist wer anders. Da sind Sie sich sicher? Ja, ich bin mir sicher. Na gut. Sehr erfreulich. Verraten Sie mir auch, warum? Die Haare, mittelblond kurzgeschnitten. Sie hat kein kurzgeschnittenes Haar. Aber haben Sie uns vorhin nicht erzählt, dass sie sich die Haare hat abschneiden lassen? Herr Dr. Wuller? Sie hat keine Haare mehr. Fast keine. Clara, willst du mir nicht guten Tag sagen? Guten Tag. Mein Name ist Clara Vollard. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Dich, Clara, dich. Wo wir jetzt schon unter einem Dach leben werden? Mama wirst du ja nicht sagen wollen. Am besten du sagst Marlene zu mir. Das ist ein guter Vorschlag. Und Fanny und Blanche, die können dann Albrecht zu mir sagen, was? Aber nicht Tante Marlene. Nee, auch nicht Onkel Albrecht. Du guckst so ernst. Du kannst wohl gar nicht lachen, Clara. Über sie. Clara. Fanny und Blanche finden dich mega geil, glaube ich, weil du so wunderbar bockig bist. Was meinst du? Vielleicht können sie noch ein bisschen was lernen bei dir. Das weiß ich nicht, gnädige Frau. Auch für Bockigkeit ist ein gewisses Maß an Intelligenz gefragt. Jetzt reicht es, Clara. Hörst du, es reicht. Entwarnung! Die Identifizierung läuft zwar noch, aber wenn man genauer hinguckt, ist die Ähnlichkeit praktisch gleich null. Es tut mir leid, Dr. Vollard, wenn wir Ihnen einen Schrecken eingejagt haben. Wir müssen natürlich auch so einer Möglichkeit nachgehen. Und wenn auch nur, um Sie auszuschließen. Es war eine Finte, nicht wahr? Bitte? Es war eine Finte. Natürlich war es das. Und ich hier. Sie dachten, mal sehen, wie er reagiert. Mal sehen. Glauben Sie eigentlich, ich hätte Sie umgebracht? Glauben? Ja, ja, sicher, natürlich. Und wenn Sie mir jetzt dann noch irgendwas von einem toten Mädchen erzählen, da könnte ich ja möglicherweise hier... Hab ich recht oder nicht? Ja, Sie haben recht. Sehen Sie, das hätten wir also schon mal. Und soll ich Ihnen auch noch verraten, wie Sie drauf kommen? Ja? Weil Sie mir die Schuld geben. Ja, kommen Sie, streiten Sie das doch nicht ab. Wenn ich nicht wieder geheiratet hätte, dann säße ich jetzt auch nicht hier. Ich dachte, es ist das Beste für Clara. Ja, das dachte ich. Wenn wieder eine Frau im Haus ist. Wenn sie wieder eine Mutter hat. Dann lernte ich Marlene kennen. Ihre jetzige Frau? Ja. Sie hatte zwei Töchter. Die eine ein paar Jahre älter, die andere ein paar Jahre jünger. Warum sollte das nicht funktionieren? Hm? Aber Clara, sie hat sich regelrecht eingeigelt. Marlene ist immer wieder auf sie zugegangen, aber Clara hat sie abblitzen lassen, jedes Mal. Vielleicht war sie eifersüchtig. Ja, vielleicht war sie eifersüchtig. Was hätte ich denn machen sollen? Sagen Sie mir das mal, was hätte ich machen sollen? Marlene hier aus dem Haus werfen, alles einreißen, alles kaputt machen? Nee, weil die heilige Clara ja nun einmal das Leiden gepachtet hat. Marlene hat mir gut getan, ja. Sie ist eine lebenslustige Frau. Sie nimmt es, wie es kommt. Sie kann sich ja einstellen auf einen Mann. Verstehen Sie? Es war wieder Leben im Haus. Wenn ich zurückkam von irgendeinem Ende der Welt, dann musste ich mich nicht mehr in einem Grab einquartieren. Entschuldigen Sie. Glauben Sie, dass es deshalb ist, dass sie weggelaufen ist? Wegen ihrer neuen Frau? Sie nicht? Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich. Weder ich noch Frau Martini haben Ihnen die Schuld gegeben. Sondern Sie. Sie ganz allein. Und ich frage mich ehrlich gesagt, warum? Albrecht. Geht's dir gut? Sehr gut, meine Süße. Darf ich dich mal was fragen? Ja, was ist denn los? Weißt du, Fanny und Blanche, die machen mir Sorgen. Ich glaube, die haben manchmal das Gefühl, nicht so richtig dazu zu gehören. Du kannst doch nicht sagen, dass ich dich ihnen wegnehme. In gewisser Weise schon. Marlene. Meinst du, ich kümmere mich nicht genug um sie? Nein. Findest du nicht, dass du sie adoptieren solltest? Adoptieren? Ja, aber der Vater, was sagt denn der Vater dazu? Noch der. Wenn der seinen Unterhalt los wird, dann sagt er zu allem Ja und Amen, das garantiere ich dir. Ja, aber willst du nicht erstmal mit ihm sprechen? Was habe ich, was glaubst du denn? Wie gesagt. Na ja, dann. Natürlich nur, wenn du das wirklich willst. Ja, dann machen wir es so. Sehen, der Papierkram ist gar nicht so schlimm. Ach, Albrecht. Was du mir für einen Stein von der Seele wälzt, du. Herr Dr. Wollard. Soll ich, wollen Sie noch ein Wasser? Oder soll ich vielleicht mal das Fenster aufmachen? Nein. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie die Nachricht, dass Clara verschwunden sei, bei ihrer Heimkehr heute um 17 Uhr wie aus heiterem Himmel getroffen hätte. Richtig? Ja. Eben haben Sie uns aber berichtet, dass es zwischen Clara und ihrer jetzigen Frau schon seit geraumer Zeit Spannung gegeben habe. Sehen Sie da keinen Widerspruch? Doch. Aber? Aber diese Spannungen, wie Sie sich ausdrücken, die gab es von Anfang an. Mit der Zeit hat sich Clara eher mehr oder weniger damit arrangiert. Warum sollte sie jetzt... Ein Konflikt muss sich im Laufe der Zeit nicht notwendigerweise abschleifen. Das ist doch völlig abstrakt, wissen Sie. Fronten können sich auch verhärten. Dazu kann ich nichts sagen. Das ist allgemein und abstrakt. Dann versuchen wir es mal konkreter. Clara und ihre Frau kamen nicht klar miteinander. Das hat nicht nur ihre Beziehung zu ihrer Tochter das Wasser abgegraben. Auch für den ehelichen Frieden, wenn wir uns mal... der Konkretheit zuliebe, Herr Dr. Voilard, dieses altertümlichen Ausdrucks bedienen wollen, stellte das von Grund auf verkorkste Verhältnis eine permanente Belastung dar. Bis der Störenfried aus heiterem Himmel, übrigens immer aus heiterem Himmel, vorgezogen hat, sich auf unerklärliche Weise in Luft aufzulösen. Und wäre das nicht sogar, Herr Dr. Voilard, mal ganz konkret betrachtet, die beste Lösung? Sie entschuldigen mich einen Moment. Warum droht er mir? Warum versucht er mich einzuschüchtern? Ich habe Clara nichts getan. Ich habe immer versucht, zu ihr zu halten. Glauben Sie mir das? Was ich glaube, tut nichts zur Sache. Ich frage Sie trotzdem. Wenn Kinder von zu Hause abhauen, dann haben sie in 99% der Fälle Probleme mit ihren Eltern. Sagen Sie einfach ja oder nein, bitte. Ja. Gut, danke. Bedanken Sie sich lieber nicht. Vielleicht ist Clara ja wirklich einfach ausgerissen, weil sie es zu Hause nicht mehr ausgehalten hat. Sie meinen, weil sie es mit mir nicht mehr ausgehalten hat? Vielleicht auch das. Das werden wir erfahren, sobald wir sie gefunden haben. Sie glauben also, Sie werden sie finden? Ja, das glaube ich. Nur gibt es bis jetzt leider keinen wirklichen Anhaltspunkt. Danke. Hören Sie doch endlich auf mit Ihrem Danke. Wie wäre es, wenn Sie stattdessen endlich anfangen würden, alles auf den Tisch zu packen? Was alles? Alles, was Sie hier die ganze Zeit zu verheimlichen suchen. Auf. Ich habe auf dich gewartet. Das ist schön. Lass mich, Albrecht. Was ist denn? Ist es wegen Clara? Ich werde mit ihr reden. So. Ja, aber wir müssen auch ein bisschen Geduld mit ihr haben. Du vor allem. Ist das jetzt ein Vorwurf? Marlene. Wir haben die Zimmer umgeräumt, nur dass du dich nicht wunderst. Fanny ist in Claras Zimmer gezogen. Sie ist schließlich bald 18, sie muss sich aufs Abitur vorbereiten. Es kann nicht sein, dass sie sich mit der Kleinen die Stube teilen muss, während ihre Schwester in einem Tanzpalast residiert. Aber das war auch schon immer ihr Zimmer. Ja, es war ja auch schon immer ungerecht. Nur, dass das dich nicht interessiert hat. Wir hätten ihr unterm Dach was ausbauen können. Das ist eine Sache von ein paar Wochen. Von mir aus hätte sie auch zwei Zimmer da oben haben können und ein eigenes Bad und... Es geht nicht bloß um das Zimmer. Irgendwann muss auch eine hochwohlgeborene Clara Volar spüren, dass sich nicht jeder Mensch bis ans Ende aller Tage auf dem Kopf rumtrampeln lässt, nur weil jemand ihre Mutter totgefahren hat. Was ist denn mit Clara? Schläft sie jetzt bei Blanche oder Nein, was? Sie ist in die Kammer gezogen. Welche Kammer? Neben dem oberen Bad. Du wirst sehen, ihre Sachen gehen prima rein. Es ist überhaupt gar kein Problem. Und der Raum stand praktisch leer. Nur, dass er kein Fenster hat. Er hat ein kleines Fenster. Sie hat es eigentlich sehr hübsch dort. Clara wird in mein Zimmer ziehen. Wie und wo arbeitest du? Wir haben doch da so eine hübsche kleine Kammer direkt neben dem Bad. Du musst wissen. du willst, Albrecht. Das kann ich dir nicht abnehmen. Irgendwann musst du es einfach wissen. Tut mir leid, Herr Dr. von Lahm. Aber es ist vielleicht sowieso besser, wir warten mit der weiteren Befragung, bis Ihre Frau hier ist. Sie muss jeden Augenblick eintreffen. Marlene kommt her? Ich habe einen Kollegen zu ihr geschickt. Aber sie weiß nichts. Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Das ist nichts, was Sie nicht genauso gut auch von mir... Bitte. Bitte, dann reden Sie mit ihr. Mich brauchen Sie ja dann wohl nicht mehr. Ja? Und fangen Sie endlich an, sie zu suchen, ja? Das rate ich Ihnen. Fangen Sie endlich damit an, bitte, ja? Bitte setzen Sie sich, Herr Dr. Wuller. Ja, Sie haben recht. Das ist ja alles nicht wichtig. Hauptsache, sie kommt nach Hause zurück. Wissen Sie, ich glaube, ich weiß, warum Ihnen nicht wohl ist in Ihrer Heimat. Sie haben einen Verdacht, genau wie wir. Haben Sie noch einen Schluck Wasser für mich? Ich kann Ihnen auch eine neue Flasche holen. Danke. Und dieser Verdacht hat einen Namen. Er heißt Marlene. Schweigen ist auch eine Antwort, Herr Dr. Wuller. Nein. Nein. Schweigen ist keine Antwort. Erschrick nicht. Clara. Clara. Die sind nur abgeschnitten. Warum? Warum hast du das gemacht? Höchste Zeit für eine neue Frisur. Das ist keine Frisur, Clara. Das ist, ich weiß nicht, was das ist, aber ich finde das auch überhaupt nicht witzig. Schämst du dich jetzt mit mir? Wahrscheinlich möchtest du das. Wolltest du mich deshalb abholen, damit der Schock gleich richtig sitzt, oder hast du gedacht, zwischen den Leuten hier, da muss er sich erstmal zusammenreißen? Ich habe mich gefreut. Ich hatte mich auch gefreut. Wenn Mama dich so sehen würde, kahl geschoren. Sie sieht mich. Sie sagt, es gefällt ihr. Sie sagt, ich bin nicht hässlich. Sie sagt, dann hat das Gesicht mehr Platz. Damals, als Barbara starb, meine Frau, als sie in der Klinik lag, nach dem Unfall, ich hab sie noch nicht mal angesehen. Ich saß auf dem Gang auf einer Bank. Dann kam der Oberarzt, glaube ich, und noch ein anderer Arzt. Ich habe gefragt, ob ich zu ihr kann. Er hat gesagt, sie haben gesagt, ja. Ich bin nicht reingegangen. Ich saß da und ich weiß nicht, was ich tat. Ich beobachtete die Fliesen. Wie lange sie es noch aushalten, da in Reihe und Glied. Der Arzt hat dann natürlich versucht, mich vorzubereiten auf das, was mich erwarten würde. Sie lag im Koma. Die Schläuche hingen raus. Das Gesicht war entstellt. Ich wollte natürlich trotzdem zu ihr gehen. Deshalb war ich ja hier. Deshalb saß ich hier auf dieser Bank. 3 Meter oder 5 Meter neben dem Bett, in dem sie lag. Hinter der Tür. Hinter der Glasscheibe. Hinter dem Vorhang. Meine Frau. Aber ich hab's nicht getan. Irgendwann bin ich dann nach Hause gegangen. Können Sie sich das vorstellen? Ja, können Sie sich das vorstellen? Sie mussten sich um Clara kümmern. Das war auch wichtig. Ja. müsste mich um Clara kümmern. Aber sie sah doch sehr hübsch aus. Der Friseur, alle waren begeistert. Sie kann doch nicht ewig mit dieser Mähne rumlaufen. Wie ein Zottelbär, so ungepflegt. Mein Gott, Albrecht. Sie wird langsam ein junges Fräulein. Und es war eine sehr hübsche Frisur. Richtig hinreißend sah sie aus mit ihrem Pagenköpfchen. Aber sie, kaum war sie oben in ihrem Zimmer, nimmt sie die Schere und säbelt sich alles runter. Alles. Die kreuz, die quer bis auf die Kopfhaut. Und warum hat sie sich so verhunzt? Nur um mich als böse Stiefmutter hinzustellen, bei der sie dahin vegetiert, als hätte man sich hinter Stacheldraht, als hätte man sie in irgendein Lager gesperrt. Ist sie da? Nein, aber ich habe eine Riesenüberraschung für dich. Naja, die Vermisste, Clara Boulard, ja? Sie sitzt drüben. Was? Das gibt's doch nicht. Sie war gerade nach Hause gekommen. Ein junger Mann hat sie gebracht. 22, studiert Zahnmedizin in Rostock. Hat sie in Berlin kennengelernt, auf dem Bahnhof. Er hatte den Zug verpasst, ne, und dann... Ne, aber nachdem er mitgekriegt hatte, was los war, hat er sie geschnappt und nach Hause gebracht. Ja, sehr vernünftig. Alle Achtung. Und ich dachte schon, solche jungen Männer gibt's nicht mehr heutzutage. Ja, gute Aussichten für unsere Zähne. Du kannst ihn dir angucken. Sitzt auch drüben. Marco Hegewald. Ja, anscheinend weicht er nicht mehr von ihrer Seite. Und? Warum ist sie weg? Ja, das sagt sie nicht. Und der Zahnarzt? Das sagt auch nichts. Hat es wahrscheinlich versprochen und hält dir die Stange. Hast du schon die Fahndung ausgenommen? Nee, aber mach ich jetzt. Wolltest du erst sagen. Na, dann wollen wir mal die frohe Botschaft überbringen. Schauen Sie mal, wen wir hier haben, Herr Dr. Voulin. Clara. Und das keine Überraschung ist. Kommen Sie, setzen Sie sich zu uns. Ein netter und sehr vernünftiger junger Mann hat Sie in Berlin kennengelernt und nach Hause gebracht. Marco Hegewald. Am besten, du erzählst uns selber, wie es war. Guten Tag, Vater. Clara, ich hab mir Sorgen um dich gemacht. Das tut mir leid. Mir tut es leid. Ist ja schon gut. Warum hast du denn nicht auf mich gewartet? Warum ich nicht auf dich gewartet habe? Sie können sie ruhig in den Arm nehmen, Dr. Boulard. Können wir jetzt gehen? Ja, natürlich. Obwohl es mich schon noch interessieren würde, warum sie weggelaufen sind. Eine Kurzschlussreaktion. Ich habe in der Schule gefehlt. Die Lehmann hatte ihren Besuch angedroht. Es war dumm von mir. Das ist alles? Ja, klar. Ja, finden brauchen wir sie ja nun nicht mehr. Aber vielleicht gibt es ja doch etwas, wobei wir helfen konnten. Nein, es kommt nicht wieder vor. Kann ich jetzt gehen? Der ehrliche Finder sitzt übrigens draußen, falls Sie mit ihm reden wollen. Natürlich. Das Auto steht unten, gleich wenn du rauskommst. Marco bringt mich. Herr Dr. Voulard, wir werden ein Protokoll machen und brauchen dann noch Ihre Unterschrift, aber im Augenblick... Ich kann gehen? Ja, Sie können gehen. Wenn Sie sich beeilen, dann kriegen Sie sie vielleicht noch. Mit dem Auto bin ich schneller. Dann machen Sie hin. Du sagst ja gar nichts. Ich dachte, du wolltest mit mir reden. Wie kommst du darauf? Du hast darauf bestanden, mitzukommen. Ich hätte die Blumen auch alleine hergebracht. Ich wollte sowieso zum Friedhof. Ist das verboten? Clara. Bist du oft Tier? Manchmal. Die Astern, die waren von dir, nicht? Anzunehmen. Sie waren noch ganz frisch. Ist es wegen Marlene? Wenn du ihr nur einmal eine Chance lassen würdest. Ich soll ja auch noch die andere Backe hinhalten, ich weiß. Das war einmal, klar. Einmal. Ihr ist die Hand ausgerutscht, weil du den Kaffee auf den Boden gegossen hast. Das war aus Versehen. Du solltest ihn Fanny in die Tasse gießen und hast ihn auf den Boden gegossen. Die ganze Kanne, mit Absicht. Sieh mal an, das weißt du also. Ja, ich weiß eine ganze Menge, Clara. So? Weißt du auch, dass du gar nicht mein Vater bist? Weil du ein Schlappschwanz bist? Weil du keinen hochkriegst? Weil Mama mit dem Hausmeister gefickt hat? Weißt du das auch? Wer sagt sowas, Clara? Das habe ich mir bloß ausgedacht. Fanny? Ist es Fanny? Clara, wenn ich aus China zurück bin, na, dann... Fanny wird sich bei dir entschuldigen, das verspreche ich dir. Nimmst du mich mit? Clara, du weißt, dass das nicht geht. Aber hast du vielleicht einen Wunsch, soll ich dir irgendwas mitbringen? Wenn es das irgendwo gibt. Ein Vater. Seltsames Mädchen, oder? In einer Ausnahmesituation. Weißt du noch, was er gesagt hat? Niemand weiß, was hinter so einer Stirn vorgeht. Natürlich nicht. Sollte man wünschen, dass es anders ist? Manchmal schon, würde ich sagen. Du bist eben ein unverbesserlicher Polizist. Ja, das bin ich wahrscheinlich. Jordan, das gibt's doch nicht. Aber man verliert doch nicht einfach so die Kontrolle. Ja, ich fahr hin. Volker hat gerade eine Meldung aufgeschnappt. Volar hat offenbar noch mal rüber zur Firma fahren wollen, ist von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Brückenpfeiler geknallt. Mein Gott. Steht unter Schock. Scheint aber mit ein paar Prellungen davongekommen zu sein. War es ein Unfall? Das können Sie noch nicht sagen. Aber es wird untersucht und dann... Dann wissen wir mehr. Blut im Schuh. Kriminalhörspiel von Florian Bartsch. Es sprachen Dr. Volar, Oliver Stokowski, Martini, Caroline Eichhorn, Jordan, Dietmar Müß, Clara, Julia Hummer, Marlene, Christiane Leuchtmann, Volker, Andreas Schlager, Dr. Arnold, Rainer Galke. Ton, Dietmar Rützel, Schnitt, Christiane Köhler, Regieassistenz, Marc Ginzler. Regie: Judith Lorenz. Produktion: Südwestrundfunk 2006. Dramaturgie: Klaus Schmitz.